Wissenschaft im Brennpunkt. So I suggest that glycans are like the dark matter of the biological universe. Große Zucker sind wie die dunkle Materie der Biologie. You know, DNA, RNA, protein, standard model works well. You can do a lot of things. DNA, RNA, Proteine, das ist das Standardmodell. Damit kann man eine Menge anfangen. But the big elephant in the room is all these glycans which are influencing everything. Aber man übersieht, wie wir sagen, den dicken Elefanten dahinter, die Zucker. Sie beeinflussen alles. Die süße Revolution. Kluge Zucker erobern Medizin und Biotechnologie. Eine Sendung von Volkhard Wildermuth. Wer bei Zucker nur an die weißen Kristalle denkt, ignoriert seine spannendsten Seiten. Zu entdecken gibt es ein ganzes Zuckeruniversum. Einzelzucker. Glucose, der schnelle Energielieferant. Fructose, süße Belohnung für die Bienen. Desoxyribose, Rückgrat der Erbsubstanz. Zucker sehe ich überall. Alle grüne Biomasse, die uns umgibt, besteht zu über 80% aus Zuckern. Die Bäume, die Pflanzen, die Blumen, alles aus Zuckern. Zweifachzucker. Saccharose steckt in jedem Kuchen. Laktose, Herausforderung für die Verdauung. Trehalose, natürliches Frostschutzmittel für Bärtierchen. Zucker sind wichtig für die Kommunikation zwischen Lebewesen, aber auch in Lebewesen. Das heißt, wo ich mich umschaue, sehe ich Zucker. Vielfachzucker. Stärke, Energiespeicher. Zellulose hält Bäume aufrecht. Chitin bildet Insektenpanzer. Peter Seeberger ist Zuckerchemiker. Am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam-Golm und Berlin synthetisieren er und seine Mitarbeiter die exotischsten Zucker. Zucker sind wichtig in den Gesundheitswissenschaften, von den Impfstoffen bis zu völlig neuen Wirkstoffen im Bereich Diabetes. Sie sind auch wichtig in den Materialwissenschaften. Die Zukunftschancen sind riesig und momentan sehen wir eine sehr schnelle Entwicklung. Fragt sich nur, wenn die Zucker so wichtig sind, warum hört man so wenig von ihnen? DNA, RNA, Proteine, diese Begriffe kennt inzwischen jeder Zeitungsleser. Aber Glykane, die komplexen Zucker? Für die meisten ein Fremdwort, bedauert Zuckerexperte Ajit Varki von der Universität von Kalifornien in San Diego. Bis in die 70er Jahre waren die Zucker und Glykane ein wichtiger Teil der Biologie. Aber dann kam die molekularbiologische Revolution. DNA, RNA und Proteine machten einen großen Sprung nach vorn. Die Glykane blieben zurück. Sie waren viel schwerer zu untersuchen. Doch inzwischen haben die Chemiker nachgelegt. Für die Analyse und die Herstellung komplexer Zucker haben sie einfache Methoden entwickelt, die das Tor weit aufstoßen ins Zuckeruniversum. Ich denke, diese Revolution ist momentan im vollen Gange. Ein einzelnes Zuckermolekül gleicht einem kleinen Tausendfüßler. Vorne der Kopf, ein Kohlenstoffatom mit doppelt gebundenem Sauerstoff. Chemisch gesehen höchst aktiv, sozusagen das Gebiss des Zuckertausendfüßlers. Hinter dem Kopf reihen sich die Kohlenstoffglieder, jedes mit zwei Ärmchen. Das eine ist eher langweilig, ein Wasserstoff, das andere aber enthält Sauerstoff, genauer eine Alkoholgruppe, eine Art chemisches Werkzeug. Kopf mit Gebiss, Glieder mit Werkzeugen. Bei so viel chemischem Potenzial auf engem Raum ist es kein Wunder, dass der Zuckertausendfüßler die erste Reaktion meist mit sich selbst eingeht. Der Kopf beißt in einen Arm, ein Ring entsteht. Die anderen Alkoholarme sind aber noch frei, können ihrerseits Verbindungen eingehen. Zuckerchemie ist komplex. Während DNA und Proteine jeweils nur lange Ketten bilden, gibt es bei den Glykanen Verzweigungen und damit vielfältig verästelte Baumstrukturen. Ich habe hier 5 verschiedene Glaskolben, die je nach Reaktionsbedingungen gekühlt, gerührt, erhitzt werden können. Stefan Mattis steht an einem Abzug. Hinter der Glasscheibe ein kleiner Wald aus Metallstangen, an denen die Glaskolben wie reife Früchte hängen, verbunden durch Röhren und Schläuche. Kühlgefäße, Bunsenbrenner, Chemikalienflaschen bilden ein unübersichtliches Unterholz. Die Sicht wird erschwert durch die vielen Formeln und Berechnungen, mit denen die Glasscheibe vollgekritzelt ist. Auch Stefan Matthies hat hier seine Doktorarbeit, seine Synthese, mit Filzstift geplant. Es geht um eine spezielle Sialinsäure, auf die Krebsmediziner ein Auge geworfen haben. Ich habe zunächst die Sialinsäure aufgemalt und von dort sehe ich dann zunächst, dass ein potenzieller Bestandteil eine Aminosäure sein kann. Das heißt, man kann seine Synthese so planen, dass die Aminosäure ein Bestandteil seines Moleküls wird. Mit kurzen Strichen zerteilt Stefan Matthies die chemische Formel der Sialinsäure in schon bekannte Bruchstücke. Die muss er dann noch zusammensetzen. Die passenden Reaktionen finden sich inzwischen in großen Datenbanken. Doch im Glaskolben verhalten sich die Chemikalien oft ganz anders als auf dem Papier. Die Arbeit des Chemikers besteht nach wie vor zu einem großen Teil im Ausprobieren, im Variieren der Temperatur, der Drücke oder Reaktionsmengen. Frustration gehört zum Geschäft. Im Moment arbeite ich an der dritten Route. Das heißt, die ersten beiden Ideen haben leider nicht funktioniert. Der dritte Weg zur Sialinsäure sieht aber vielversprechend aus. Alle Atome sind schon am richtigen Platz. Stefan Matthies muss nur noch eine überzählige chemische Bindung aufbrechen, mit Hilfe von Ozon. Dieses Ozon wird dann in diese tiefgekühlte Lösung eingeleitet. Es bildet eine wunderschön tiefblaue Farbe. Und diese Reaktion ermöglicht mir dann, eine Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung zu spalten und letztendlich mein Zielmolekül dann zu generieren. 5 Minuten dauert das. Dann wird der Ozongenerator abgestellt und wieder Luft eingeblasen. Die blaue Farbe verschwindet. Zurück bleibt eine klare Flüssigkeit. Stefan Matthies trennt eine Probe auf einer beschichteten Glasplatte auf. Trockenföhnen, anfärben. Es zeigen sich lila Flecken. Der Moment der Wahrheit. Da gibt es immer entweder freudigen Aufschrei oder Enttäuschung, je nachdem, wie die Reaktion verlaufen ist. Es kostet Monate, manchmal Jahre, um einen gangbaren Weg zu einer einzigen Sialinsäure zu finden. Und es gibt viele Sialinsäuren. Wenn Sie das Labor des Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung verlassen, werden Sie zu einem Werkzeug für Mediziner und Biologen. Die unterschiedlichen Sialinsäuren sind so etwas wie Wappen oder Banner, mit denen Zellen ihre Identität vor sich hertragen. Gerade erst beginnen Forscher wie Jim Paulson vom Scripps Research Institute im amerikanischen La Jolla, diese biologische Heraldik zu verstehen. All cells are covered by glycoproteins and glycolipids. Alle Zellen sind überzogen mit Glykoproteinen und Glykolipiden, die solche Zucker enthalten. Eine pelzige Schicht, die man sogar im Mikroskop anfärben kann. Das Erste, was andere Zellen oder Viren oder Bakterien von einer Zelle sehen, sind diese Zucker. Zuckerwechselwirkungen sind vergleichsweise locker. Anders als zwei Eiweiße, die sich fest ineinander verhaken können, sind Zuckerberührungen eher flüchtig. Erst die schiere Masse der Zucker auf der Zelle sorgt für eine sichere Informationsübermittlung. Each cell can have different sugars expressed on the surface. Jede Zelle hat viele Zucker an der Oberfläche. Und andere Zellen reagieren darauf und lesen diese Information. Aber was bedeutet das wirklich? Jim Paulson möchte den Glykocode knacken. Derzeit versucht er, einen Katalog zusammenzustellen, um dann eine Leber oder eine Immunzelle nur an ihrem Zuckerprofil zu erkennen. Die Zucker lesen, das können aber nicht nur die Zellen selbst. Wie einen unauffälligen Schafspelz nutzen auch Eindringlinge ihre besonders dichte Zuckerschicht. Ich bin einer von euch, sagen gefährliche Krankheitserreger und Krebszellen. Hier kommt ein freundlicher Bote, signalisieren der Malaria-Parasit oder das Grippevirus. Der süße Kommunikationskanal wird offenkundig unterwandert. Bei der Infektion nutzen die Erreger meist nur eine einzige Wechselwirkung. Grippeviren, zum Beispiel die Sialinsäuren der Schleimhäute. We know that influenza that infects birds. Wir wissen inzwischen, dass Viren, die Vögel infizieren, andere Sialinsäuren erkennen als Viren, die Menschen infizieren. In order for the virus to jump from birds to man, it has to adapt to the human type receptors. Wenn die Viren also von einem Wirt zum anderen wechseln, müssen sie andere Zucker erkennen. Wir können feststellen, welche Zucker ein Virus bindet. Das Schweinepandemievirus hat zum Beispiel die gleichen Zucker wie menschliche Grippeviren erkannt. Wir wollen jetzt Vogelgrippeviren überwachen, um die zu finden, die auf dem Weg sind, auch den Menschen zu erkennen und eine neue Pandemie zu starten. To identify potential viruses in avian populations that might jump to man and become a new pandemic. In La Jolla untersucht die Arbeitsgruppe um Jim Pawson Vogelgrippeviren aus der ganzen Welt. Wann immer eines davon anfängt, sich für die menschlichen Sialinsäuren zu interessieren, informieren die Wissenschaftler die Tierärzte in der Region, damit sie die Geflügelfarmen besonders intensiv überwachen. Der genaue Blick auf die Zuckerstrukturen zeigt vor allem eines: Sie sind höchst individuell. Sie unterscheiden sich nicht nur von Zelltyp zu Zelltyp, sondern auch von Tierart zu Tierart. Selbst Menschen und Schimpansen haben ganz unterschiedliche Zuckermuster. Die Evolution geht immer weiter, und zwar in zwei Richtungen. Sie erhält zum einen die positiven Funktionen der Glykane im Körper. Auf der anderen Seite binden Erreger wie Grippe, Cholera, Malaria oder Tetanus an diese Zucker. Also drängt die Selektion hier auf Veränderung. Deshalb entwickeln sich die Zucker so schnell. In der menschlichen Evolution gab es dabei zwei große Einschnitte. Vor rund 2 Millionen Jahren verloren die Vormenschen eine ihrer Sialinsäuren. Damals könnte es eine besonders schlimme Form der Malaria gegeben haben, die diese besondere Sialinsäure für die Infektion nutzte. Individuen ohne diesen Zucker hatten einen Überlebensvorteil. Vor 100.000 Jahren kam es zu einem zweiten Evolutionsschritt, bei dem Zucker ihre Finger im Spiel gehabt haben könnten. Damals wären die ersten Vertreter des Homo sapiens fast ausgestorben. Parallel verloren sie zwei Eiweiße, die an eine andere Form von Sialinsäure binden. Für Arjit Varki liegt nahe, dass die beiden Ereignisse zusammenhängen. We think that what happened is these bacteria started attacking these sialic acid binding proteins by making sialic acids themselves. Wir glauben, dass bestimmte Bakterien anfingen, Zellen über diese Zucker zu infizieren. Für die Frühmenschen war der einzige Weg zu überleben, diese Zucker in der weiteren Evolution loszuwerden. Wir wissen, die Bevölkerung schrumpfte damals, nur 5.000 bis 10.000 Individuen überlebten. Vielleicht steckte das Klima dahinter. Oder etwas anderes, aber vielleicht war auch eine Infektion verantwortlich. Zucker stehen unter erheblichem Evolutionsdruck. Nicht nur beim Menschen und bei Tieren, sondern auch bei Pflanzen. Die Pflanze hat Zucker en masse, weil die durch die Photosynthese sich damit selbst versorgt. Zucker im Überschuss, aus dem die Pflanzen zum Beispiel Holz bilden. Ein besonders eindrückliches Beispiel für die Leistungsfähigkeit dieses natürlichen Baustoffs hat der deutsche Forscher Markus Pauli in seiner Wahlheimat Kalifornien immer vor Augen, die Redwoods. Bäume bis zu 130 Meter hoch und 500 Tonnen schwer, die auch dank des Zuckers Zellulose in ihrem Holz den stärksten Winden, den gefräßigsten Käfern widerstehen. Wir als Menschen haben ja die Hybris zu sagen, prima, wir nehmen jetzt das Material und innerhalb von 10 Minuten machen wir daraus Energie. Wohingegen 450 Millionen Jahren hatte die Pflanze das Material so perfektioniert, dass es nicht abgebaut werden kann, damit die Pflanze überlebt. Und das ist das Problem. Die Stabilität, sie ist ein Problem für alle, die aus Pflanzenüberresten grüne Energie, also Biogas oder Biotreibstoff, gewinnen wollen. Lösungswege sucht Markus Pauli mit seiner Arbeitsgruppe an der Universität von Kalifornien in Berkeley an einem unscheinbaren Kraut namens Ackerschmalwand oder Arabidopsis. Die nur 30 Zentimeter hohen Pflanzen wachsen dicht gedrängt in den grell erleuchteten Regalen der Klimakammern. Ein kleiner Laborwald, dessen Stängel ganz ähnlich aufgebaut sind wie die Stämme der Redwoods. Vor allem aus langen Fasern des Vielfachzuckers Zellulose. Wenn man sich aber so eine Zellwand im Mikroskop anguckt, dann sieht das sehr aus wie so ein gestrickter Pullover. Und wenn Sie sich ja vorstellen, Sie nehmen sich zwei Wollknäuel und schmeißen die zusammen, dann haben Sie noch keinen gestrickten Pullover. Und das wissen wir halt nicht. Wir wissen nicht, was da molekular passiert, damit aus diesen Wollknäueln dieses Material entsteht. Das wissen wir halt nicht. Die ordentlichen Muster der Zellulosefasern werden unter anderem von komplexen Zuckern stabilisiert. Markus Pauli kann sie inzwischen mit raffinierten Methoden analysieren. Die Details seiner Techniken erläutert er in Internetvideos, um anderen Forschern den Einstieg in die Zellulosebiologie zu erleichtern. In dem Video wird dann gezeigt, wie das gemacht wird. Und in dem Video wird auch gezeigt, wie die Zwischenschritte aussehen. Das heißt, wenn also zum Beispiel irgendwann in irgendeinem Schritt so eine schwarze Pampe da entsteht, dann kriegen Studenten ja meistens immer Panik, oh, ich habe was falsch gemacht. Und dann sieht man also in dem Video, nein, das sieht so aus. Keine Panik, das sieht so aus. Glykane werden in der Zelle Einzelzucker für Einzelzucker aufgebaut. Dafür sind Enzyme verantwortlich, die sich jeweils auf eine besondere Zuckerverbindung spezialisiert haben. In menschlichen Zellen gibt es knapp 200 dieser Enzyme, in Pflanzen deutlich mehr. Wenn Markus Pauli mit genetischen Tricks das passende Enzym ausschaltet, kann die Pflanze den Zucker nicht mehr bilden. Die Auswirkungen sind in den Klimakammern zu sehen. Ist der fehlende Zucker wichtig für die Stabilität, lassen die mutierten Arabidopsis-Pflanzen ihren Stängel schlapp hängen. Und in anderen Fällen bekommt man überraschenderweise genau das Gegenteil. Man entfernt diesen Zucker genetisch von der Pflanze und dann pappt die ganze Zellwand noch stärker zusammen und man bekommt sie weniger aufgelöst. Dann steht die Arabidopsis-Variante geradezu stocksteif im Labor. Ich erwarte nicht von meiner Forschung, dass in 30 Jahren die Welt mit bestimmten Pflanzen als Energiepflanzen zugepflanzt ist, die ich so verändert habe, dass man dieses Material besser aufschließen kann. Was ich erwarte, ist, dass meine Grundlagenforschung den Prozesstechnikern, den Ingenieuren mitteilt, welche Methode ist denn am sinnvollsten, weil wir wissen, wie so ein Teil zusammengesetzt ist. Weil wenn ich weiß, wie es zusammengesetzt ist, dann habe ich auch einen Ansatzpunkt, wie ich es wieder auflösen kann. Zucker als Ersatz für Erdöl. Eigentlich naheliegend. Schließlich besteht Erdöl vor allem aus Überresten prähistorischer Algenmassen und damit letztlich aus Zucker. Die begrenzte Ressource Erdöl wird nicht nur von Mineralölkonzernen genutzt, sondern auch von der chemischen Industrie. Die stellt daraus ihre vielen Plastikprodukte her, von Styropordämmungen über PET-Flaschen bis hin zu PVC-Puppen. Also anstelle, dass man Erdöl nimmt, geht man her, nimmt Pflanzenabfälle und spaltet diese Pflanzenabfälle in verschiedene Fraktionen auf. Einige dieser Fraktionen sind dann die Grundstoffe, aus denen Firmen werthaltige Produkte erzeugen könnten. Das lässt uns große Hoffnung sein, dass in Zukunft auch ohne Erdöl die komplette Chemieindustrie existieren kann. Das ist ein Zuckersynthesizer. Linker Hand sieht man große Flaschen, in denen befinden sich die Lösungsmittel für die Waschschritte. Davon werden natürlich größere Volumina benötigt, wie man sich vorstellen kann. Rechter Hand sieht man etwas kleinere Flaschen. Alles ist in geheimnisvolles blaues Licht getaucht. Nur Design, meint Markus Weishaupt. Schließlich soll der weltweit erste ausgereifte Zuckersynthesizer gut aussehen. 10 Jahre lang hatte das Labor Seeberger zuvor an Prototypen gearbeitet. Hier oben auf diesem sich drehenden Rad sieht man ganz kleine Fläschchen, in denen befinden sich die Zuckerbausteine. An sich hat jeder Einzelzucker viele Reaktionsmöglichkeiten. Nicht so die Einzelzucker in diesem Automaten. Markus Weishaupt und seine Kollegen haben die chemischen Tausendfüßler sozusagen gezähmt. Mit viel Mühe haben sie die aktiven Sauerstoffatome durch verschiedene Schutzgruppen blockiert. Mit Säuren oder Basen lassen diese sich gezielt wieder entfernen, sodass den Zuckern in den kleinen Fläschchen jeweils nur ein einziger Reaktionsweg offensteht. Das heißt, die Synthese des komplexen Zuckermoleküls, des Mehrfachzuckers, erfolgt kontrolliert und man weiß, in welchem Verknüpfungsmuster das Endprodukt schließlich vorliegen wird. Nach und nach wächst das vorbestimmte Zuckerbäumchen in einem kleinen gekühlten Glasrohr mit einer Art durchlässigem Boden, durch den immer wieder Gas blubbert. Man sieht jetzt, dass eine zweite Lösung hinzugefügt wird. Das ist die sogenannte Aktivatorlösung, die dafür sorgt, dass die Zuckermoleküle sich verbinden. Und von oben wird jetzt ein Gasdruck angelegt und durch eine poröse Schicht im Boden des Reaktionsgefäßes werden alle Lösungen entfernt, während die wachsende Zuckerkette im Reaktionsgefäß verbleibt. Die Zuckerbäumchen schweben nicht frei in der Lösung, sondern wurzeln an winzigen braunen Plastikkügelchen. Diese Wurzeln waren der Schlüssel zum Erfolg des Zuckersynthesizers. Denn einerseits muss die Wurzel oder der Linker, wie die Chemiker sagen, während all der Reaktionsschritte halten. Andererseits muss sich der Zucker am Ende schnell und verlässlich ernten lassen. Die Chemie dieses Linkers bestimmt alle Chemie, die in dieser Synthesemaschine gemacht werden kann. Über Jahre hat Peter Seeberger nach der perfekten Wurzel gesucht. Am Ende hat sich der Chemiker für eine Verbindung entschieden, die sich durch Licht spalten lässt. Der Trick, den wir jetzt einsetzen, wir nehmen einen durchsichtigen Plastikschlauch, durch den wir die Kügelchen einzeln um eine Lampe herumpumpen. Und auf diese Art und Weise wird jede Plastikperle einzeln belichtet und damit kommt es zu einer sehr, sehr effizienten Reaktion. Biologen, Mediziner, Botaniker müssen nur die Fläschchen mit den passend gezähmten Tausendfüßlern bestellen und am Computer ihre Wunschzuckerstruktur eingeben. Den Rest macht der Synthesizer über Nacht ganz automatisch. Das heißt, man bestückt es mit allen Lösungsmitteln, Reagenzien und Zuckerbausteinen, programmiert das entsprechende Programm in den Computer und dieser steuert das Gerät dann bis zum Ende der Synthese. Standardisierte Analysemethoden für Glykane und solche Synthesizer zur einfachen Produktion definierter Zucker beflügeln die Grundlagenforschung und darauf aufbauend zunehmend auch Anwendungen in der Medizin. Die aktuellen Grippemedikamente greifen ein Virusenzym an, das auf Zucker reagiert. Auch neue Antibiotikaklassen sind in der Entwicklung. Bei Alzheimer-Mäusen können Zuckerwirkstoffe die Ablagerungen im Gehirn ausbremsen. Und ausgestattet mit dem richtigen Glykokode lassen sich Liposomen voller Krebsmedikamente gezielt zu Tumorzellen steuern. Auch Allergiker könnten bald profitieren. Die Zuckerhülle von Darmparasiten kann, wie man weiß, Entzündungsreaktionen dämpfen, wie sie bei Morbus Crohn oder Allergien auftreten. Allerdings können sich die wenigsten Patienten durchringen, ein Glas voller winziger, harmloser Würmer zu trinken. Wir haben versucht, das Ganze etwas sauberer zu gestalten, indem wir die Zucker jetzt nicht mehr durch Schweineparasiten in den menschlichen Körper verbringen, sondern diese Zucker der Schweineparasiten eben haben wir chemisch nachgebaut und diese können hoffentlich in Zukunft verabreicht werden, um eine ähnliche entzündungshemmende Wirkung zur Folge zu haben. Die meisten der neuartigen Zuckermedikamente stecken derzeit noch in der Phase der Tierversuche, sagt Peter Seeberger. Heute schon im Einsatz sind drei Impfstoffe auf Zuckerbasis. Wenn ich sage heute, meine ich wirklich, mein Sohn wurde also tatsächlich heute gegen Pneumokokken geimpft. Und diese Pneumokokkenimpfung ist eine kohlenhydratbasierende Impfung. Noch werden die Zucker aus den krankmachenden Bakterien isoliert. Peter Seeberger jedoch möchte sie schon bald im Labor mit seinem Zuckersynthesizer herstellen. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten bei Keimen, die sich nicht so leicht züchten lassen. Wir haben momentan sehr gute Resultate im Bereich der Streptokokken, im Bereich der Gehirnhautentzündung. Wir haben auch sehr gute Resultate im Bereich der Toxoplasmose-Infektion, die von Katzen übertragen wird und die vor allem in schwangeren Frauen zu Problemen führt. Am meisten am Herzen liegt Peter Seeberger aber ein Impfstoff gegen die Malaria. Jedes Jahr infizieren sich über 240 Millionen Menschen mit dem Malaria-Parasiten. Knapp 2 Millionen sterben. Der Impfstoffansatz, den wir gegen Malaria verwenden, richtet sich nicht dagegen, den Parasiten zu töten und zu vernichten, sondern richtet sich rein darauf, einen Giftstoff, den der Parasit auf seiner Oberfläche trägt, zu neutralisieren. Dieser Giftstoff ist ein Zucker, der so im Menschen nicht vorkommt, der aber das menschliche Immunsystem sehr stark anregt, wobei es dann zu schweren Entzündungsreaktionen und zu Problemen und Komplikationen kommt. Solche Impfungen, nicht gegen die Erreger selbst, sondern gegen ihre Giftstoffe, haben sich bei bestimmten bakteriellen Krankheiten bewährt. Sie verhindern zwar nicht die Ansteckung, sorgen aber dafür, dass die Erreger keinen Schaden anrichten können, dienen also der Heilung. Wir haben jetzt seit 11 Jahren an einem Malaria-Impfstoff gearbeitet. Der von uns verwendete Ansatz ist 100% wirksam im Tiermodell. Wir sind jetzt eigentlich fertig, um diese Moleküle im Menschen zu testen. Aber bisher war es eine reine finanzielle Frage, dass es nicht weiter verfolgt wurde. Die Förderorganisationen konzentrieren sich auf die traditionellen Eiweißimpfstoffe. Oft genug ohne durchschlagenden Erfolg. Jetzt müsste endlich den Zuckern eine Chance gegeben werden, fordert Peter Seeberger. Die Zeit sei mehr als reif für neue Medikamente und diagnostische Tests, meint auch Markus Pauli. Die Perspektive sehe ich eigentlich sehr gut, weil es ein wichtiges Feld ist für Energie und für Chemikalien und auch für Medizin. Kommt ein bisschen jetzt ein Boom auf. Immer mehr Forscher beteiligen sich, nehmen das große Ziel ins Visier, den Zuckercode zu knacken und die süßen Botschaften auf den Zellen zu nutzen. Trotz aller Probleme mit der besonderen Komplexität der vielfach verzweigten Zucker ist Jim Paulson davon überzeugt, ein Glykocode-Projekt, vergleichbar dem Genomprojekt, ist machbar. Ja, das geht. Das Herz des Glykocodes, das sind die Enden der großen Zuckerstrukturen. Von diesen Endstücken gibt es vielleicht 600. Das kann man in den Griff bekommen. Zucker sind extrem vielfältig. Aber für den Glykocode kommt es vor allem auf diese begrenzte Gruppe der Endstücke an. In der nahen Zukunft werden wir die Komplexität des Zuckercodes viel besser verstehen. Great appreciation for the complexity of the glycocode. Die Zeit für die Glykane ist reif. Sie hörten Süße Revolution. Kluge Zucker erobern Medizin und Biotechnologie. Von Volkart Wildermuth. Es sprachen Regina Lemnitz, Gerd Grasse und Joachim Schönfeld. Produktion Roman Neumann. Redaktion Christiane Knoll.